Scheiß langhaarige Hippies, sagte der Glatzkopf zu den Menschen mit kurzgeschnittenen Haaren. Ich hatte mal einen Harem. Dieser brachte mich weiter, doch irgendwann habe ich ihn verloren, als der eigene Geburtstag anstand. Dann wollte jede Person im Harem mit mir feiern und leider war das nicht möglich. Und der Harem löste sich auf. Das war sehr schade. Eine schlimme Zeit für mein Ego. Aber hier geht es nicht um den Harem. Hier geht es um, wie immer, um mich, der größenwahnsinnige Lügner und Hochstapler Peter Fußbein. Ich bin Peter Fußbein und ich lüge dir die Welt, witte, witte, wie sie mir gefällt. Jesus oder sein Bestseller sagte, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. Halt, stopp, das war mein enger Freund Moses, der Dritte, Erste. Ich war heute in Nürnberg unterwegs und habe dabei Rotz und Wasser vom Himmel fließen sehen. Aber, und jetzt kommt das Entscheidende, es geht heute ausschließlich um Medizin. Meine Medizin ist im Moment das Getränk des Tages. Ich habe es bei meinen Brüdern gekauft. Sie haben gesagt, bis morgen, und ja, ich habe Lust, sie morgen zu besuchen und einen Dönerteller zu kaufen. Bevor ich zu meinen Brüdern ging, war da ein oder zwei Menschen aus Kroatien. Deren Medizin war es, Gras zu rauchen. Sie fragten mich mindestens 10.000 Mal, ob ich ihnen etwas verkaufen könnte. Und erzählten, dass sie mir dafür 1 Million Euro geben würden. Ich hatte leider weder die Muße noch die Ware im Angebot. Auch das Scheinbündel machte mir keine Lust darauf, ihnen weiterzuhelfen. Ich konnte ihnen einfach nicht helfen, nahm sie jedoch in mein Gebet auf, dass sie finden würden, was sie brauchen. In München, so sagten sie, würden ihnen jeder Ganja verkaufen, aber in Nürnberg haben sie 20 Leute gefragt und leider hatte keiner etwas im Angebot. Dann waren sie noch an Wohnungspreisen interessiert. Ich erzählte ihnen, wie viel ich für meine Wohnung zahle. Und in München, da wo der Kerl lebte, wäre es teurer. Das kann ich mir vorstellen. Jedoch zahlt seine Arbeitgeber die Wohnung. Das klingt doch nach einer guten Medizin, wenn man nicht selbst zahlen muss für das Nötige. Andererseits macht es einen ja abhängig. Hahaha. Medizin ist das Thema und dazu kann ich nichts sagen, da ich ja kein Arzt bin. Aber ich kenne Ärzte, die für mich arbeiten. Ich bin groß im Geschäft und das nicht nur auf der Toilette. Es gibt Menschen, die für mich ein Medizinstudium abschließen, auch wenn es viel Zeit kostet, und mir ihre Dienste zur Verfügung stellen. Ja, ja, ich bin der Peter Handbein oder so ähnlich. Fragen Sie mich nicht, wie ich heiße, ich weiß es nicht. Peter Handbeins oder Beinhans oder Beinhans Peter, Medizin ist der Größenwahn. Immer schön groß bleiben. Denn in eine kleine Wohnung passt nicht jeder. Das müssen Sie wissen. Manch eines Medizin ist eine größere Wohnung zu haben. Und vielleicht wäre das auch meine. Doch ich möchte sie aus einer guten Quelle bekommen. Ich habe die große Wohnung nicht nur erwähnt, sondern auch erfunden. Medizin ist die beste Medizin. Lassen Sie mich Arzt, ich bin Lauch. Lauch aber mit dickem Bauch. Anders geht es nicht. Mein Arzt, Therapeut, will, dass ich abnehme. Das geht doch gar nicht in die Einkaufstüte. Die richtige Medizin zum Abnehmen wäre vielleicht das Adipositas-Programm einer Online-Apotheke. Einfach weniger essen und mehr bewegen und das macht dann 5.000 Euro im Monat. Bitte. Und was hat das mit Nürnberg zu tun? Ich bin dort geboren, ich bin Hans-Peter Handbein, der große Gabelstapler. Ich staple hoch, denn anders geht es nicht. Und dann kommt die kleine Oma nicht an das Katzenfutter. Katzen sind die beste Medizin. Ich liebe Katzen. Katzen, Katzen, Katzen, Katzen. So schön, so lieb. Keine Angst, kein Schrecken, nur Katzen. Dafür wurde das Internet gemacht.